Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochentisch. Die Woche 34 2011 ist angesagt. Und ja, was gab's die Woche denn besonders? Ach, lassen wir mal überlegen. Tja, so eine ganz kleine Veranstaltung gab's da. Die Gamescom 2011. Ja, Wahnsinn. Ich war wieder dort zusammen mit Laguna Sam. War ich dort und habe mich umgeschaut und ich werde darüber noch einiges zu sagen haben. Da gab es einige Neuheiten, ja, Wildkatzen auf der Gamescom und alles mögliche. Also wird noch einiges darüber verloren werden jetzt im Laufe der Sendung. Doch so ein paar kurze, kleine, unwichtige Themen noch vorne weg, bevor wir anfangen damit. Microsoft stellt seine eigene E-Book-Plattform jetzt ein. Damit ist ein ja nicht sehr gewichtiger Konkurrent für Plattformen wie Amazon Kindle und auch die EPUB, ja, soll ich mal sagen, Fraktion, die ja sehr, sehr groß ist, vor allem in Europa. Und Microsoft hat ja probiert, mit seinem eigenen Format da was zu reißen und offenbar sehen sie es ein, dass es eben jetzt nicht geht. Der Markt ist abgegrast. Ja, jeder große Player hat da sein Süppchen gekocht und Microsoft hat da vielleicht ein bisschen zu früh angefangen, weil ja eigentlich das eigene Format ja auch bei Amazon jetzt nicht unbedingt das große Hindernis war. Nein, eben die verfügbaren Titel, man hat nicht genug Verlage bekommen, etc. etc. Das war wohl das Problem. Doch sei es drum, ein steht fest, die E-Book-Plattform wird eingestellt und damit stellt sich natürlich wieder mal die Frage nach dem DRM, wie das weitergeht. Dann, tja, so ist das, wenn schon so große Firmen wie Microsoft auf einmal so eine Plattform fallen lassen, und das gibt einem doch dann immer wieder zu denken, und immer wieder ist das Problem eben das DRM, das dann eben unter Umständen das Buch wertlos macht. Keine Versionsnummern mehr für Firefox will Mozilla haben, offenbar. Das stößt nicht gerade auf Gegenliebe. Ich finde es auch, muss ich sagen, sehr skurril. Also angeblich sollen die Benutzer ja nur verwirrt werden durch diese vielen Versionsnummern, und man ist ja in der letzten Zeit übergegangen, die großen Nummern vorne dran öfters zu ändern. So kam Firefox 4, dann kam ja nicht weiter, später nach Firefox 5 und dann auf einmal Firefox 6 und so weiter und so weiter. Ja, und jetzt sollen eben diese ganzen diese Versionsnummern-Rallye soll jetzt ganz eingestellt werden, indem es gar keine Versionsnummer mehr gibt. Das gibt natürlich da schon ein paar Probleme. Ja, einige Leute können das kaum fassen, und wenn ihr technisch versiert seid, dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich fassungslos den Kopf schütteln und: Moment, was quatscht denn der für ein Mist? Das kann doch gar nicht sein. Natürlich muss es Versionsnummern geben. Sicherlich werden intern für Entwickler Versionsnummern weiterhin existent sein. Allerdings, die Benutzer können das nicht mehr sehen. Es gibt keine sichtbaren Versionsnummern mehr für Benutzer geben. Das bringt natürlich bei Bug Reports ganz schön große Probleme mit sich. Ja, was für eine Version von Firefox haben Sie denn installiert? Ja, die neueste, ja, oder ich weiß nicht, das macht das automatisch, weil das soll ja auch ein großes Thema sein, das automatische Updaten im Hintergrund, ohne dass man was davon merkt, ohne dass man eine Versionsnummer hat. Da kann man natürlich auch als Entwickler das Changelog sparen, weil ist ja dann eh interessant. Unfassbar eigentlich, sorry Leute, also da wird was Falsches weggenommen. Es mag zwar sein, dass die Leute ein bisschen verwirrt sind durch die Versionsnummern oder einige Leute, aber eins steht fest: wenn die Versionsnummer fehlt, dann werden viel, viel mehr Leute viel, viel verwirrter sein als mit Versionsnummern. Das ist eine Katastrophe. Ich wüsste gar nicht, wie ich das dann überhaupt noch machen sollte. Ja, hier zu schauen, was für eine Version ist drauf, ja, beziehungsweise ist diese Version sicher, habe ich die neueste Version, hat das mit dem Update geklappt beispielsweise. Und das ist also alles total hirnrissig, finde ich. Ich hoffe, dass es da vielleicht nochmal eine Überlegung gibt. Der entsprechende Entwickler scheint da allerdings auch, oder die entsprechenden Entwickler scheinen da sich allerdings relativ sicher zu sein, dass diese verschwinden. Unglaublich. Verschwinden soll auch der Like-Button. Denn möglicherweise ist dieser illegal. Der Dummfug in Deutschland geht weiter. Unglaublich, ja. Also, ich frage mich manchmal wirklich, ich frage mich nicht manchmal, ich frage mich permanent in der, bei der deutschen Politik, haben diese Leute überhaupt noch einen Bezug zur Realität, einen Bezug zum technischen Fortschritt? Wissen die überhaupt, wenn sie das Wort Internet sagen, was das überhaupt bedeutet, was es ist? Oder kennen die das nur aus Nachrichten, diese riesen negative Schlagzeile? Das Internet, das Böse, ja, und hin und her. Total verrückt. Okay, also, der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte hat hier die Benutzung von dem Like-Button untersagt. Ich muss ganz klar sagen, ich bin schockiert, dass sowas passiert. Ich frage mich allerdings auch, inwiefern das jetzt Auswirkungen auf Bundesebene hat. Oder ist jetzt die Benutzung des Like-Buttons nur in Schleswig-Holstein untersagt? Und da sind wir auch wieder bei einem Problem. Ich meine, es wäre schon schlimm, wenn so ein wahnsinnig gewordener Rechteschützer, ja, oder Pseudo-Rechteschützer, muss ich mal sagen, hier bestimmen könnte, was in der ganz gesamten Republik getan wird. Ich denke, dass er wohl hier nur für Schleswig-Holstein reden kann. Hoffe ich zumindest. Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern überhaupt, also wenn das jetzt für Schleswig-Holstein gilt, dann gilt es vielleicht eventuell nicht für Deutschland. Ganz sicherlich gilt es zum Beispiel nicht für andere EU-Länder, ganz, ganz sicher auch nicht für andere Länder der Erde. Ja. Und da sieht man auch diesen vollkommen blödsinnigen Versuch, ja, das Internet, ja, kommt von international, auf deutsche Maßstäbe zurechtzuschneiden. Ja. Also man soll ja Gott wie nicht so stark strapazieren, ja. Da tut mir leid, der arme Gottwin, ja. Aber was soll denn das? Am deutschen Internet soll die Welt genesen oder was? Ich verstehe es nicht. Am deutschen Internetwesen? Ich weiß es nicht. Also ich finde es sehr skurril, bedenklich und ihm gefällt mir Button nicht, ja. Mir gefällt der Politiker nicht. Können wir den bitte verbieten? Gut, jetzt kommen wir aber zu dem Thema. Da werde ich sicherlich die meiste Zeit dafür brauchen, klar. Gamescom 2011, ja. War morgens hingefahren, Freitag. Ein Glück, ja, dass ich freitags mit Laguna Sam gefahren bin. Samstags war bereits die Messe so überrannt, dass gegen Mittag die Tore geschlossen werden mussten und es keinen neuen Besucher mehr reinkommen konnte. Also Tageskarten wurden gar keine mehr verkauft. Leute, die bereits ein Ticket gekauft haben in der Vorbestellung, wurden nur nach stundenlanger Wartezeit hereingelassen. Und ja, das ist eigentlich schon aussagekräftig genug. Mhm. Um die Dimensionen der Gamescom zu zeigen, ab 62.000 Benutzern gleichzeitig in den Hallen ist Schluss. Das ist zu gefährlich. Dann macht die Messeleitung dicht und genau das wurde erreicht. Unfassbar. Laut neuesten Zahlen soll es, habe ich heute Morgen erst gesehen, 275.000 Menschen diese Gamescom besucht haben. Das ist ein neuer Rekord. Ein neuer Ausstellerrekord wurde auch schon gemacht, nämlich ich glaube über 550 Aussteller waren auf der Gamescom vertreten. Ja, und also wie gesagt, froh, dass ich freitags hingegangen bin, aber wie waren die Eindrücke? Ja, also ich muss sagen, ich war bisher auf jeder Gamescom, die in Köln stattgefunden hat. Und ja, wie soll ich das sagen? Also ich hab doch ein paar Probleme gehabt zu sehen, wie sich die Anteile im Spielbereich verlagern. Ja. Also zunächst mal die Meldung, dass Apps für Smartphones den Konsolen die Show stehlen würden, das war absoluter Blödsinn. Ja, das konnte ich überhaupt nicht feststellen, überhaupt nicht. Vereinzelt war mal so ein paar Telefone zu sehen mit ein, zwei Apps drauf, ja, verteilt über die gesamten Hallen. Also Blödsinn, ich weiß nicht, wo die Presse da das gesehen hat. Keine Ahnung, vielleicht im Businessbereich, aber in den normalen Besucherhallen jedenfalls überhaupt nicht. Da kann man froh sein, wenn man überhaupt eine App mal gesehen hat. Also Smartphones auf der Gamescom nur ganz, ganz schwach vertreten, definitiv. Die PC-Halle war gut gefüllt, aber man konnte laufen. Es gab keinen großer Stress. Ja. Habe ich auch nicht erwartet. Die Spiele und die Neuigkeiten in der PC-Halle haben mir am besten auf der Gamescom gefallen. Da gab es nämlich mal wenigstens was Neues. Die Halle mit in der unter anderem Sony Entertainment mit drin war. Also da muss ich sagen, die war am vollsten. Definitiv, die war am vollsten. Ob das jetzt an Sony liegt oder an den anderen großen, interessanten Ständen. Also jeder namhafte Konsolen-Publisher hatte in der Halle auch einen Stand. Und da war es also richtig voll. Da ging's rund. Und da konnte man aber schon sehen, ja, dass bei den Konsolen deutlich mehr los war als in den beiden letzten Jahren der Gamescom und in der PC-Halle etwas weniger. Wo komischerweise ganz, ganz wenig los war, also relativ wenig los war, in der Halle, in der auch Nintendo und Xbox 360 oder beziehungsweise Xbox Live war. Hat mich ein bisschen gewundert, aber gut, es waren nur die zwei Stände. Gut, Sega war noch dort als Software-Publisher, Sega war noch in dieser Halle. Und ansonsten mehr oder minder nur so Projekte wie rauchfrei und so tolle Aufklärungssachen über Computerspiele, Sucht und so. Es war ganz, ganz lustig. Haben die so ein kleines Mädchen gerade aus dem Publikum offenbar genommen und die durfte dann auf der Bühne ein paar Fragen beantworten über Computerspiele, Sucht. Natürlich mit einem Multiple-Choice-Fragebogen an einem Computerbildschirm. Also Computersucht und so, naja, gut. gut, es gibt auch Arbeitssucht, ja, Workaholics. Vielleicht sollte man sich dem mal annehmen und dann hätten die Leute vielleicht ein bisschen mehr Spaß ihrer Freizeit. Möchte allerdings nicht kleinreden, das Problem ist vorhanden. Ich sehe es auch gerade in Chatrooms, Social Networks. Da muss man ganz klar sagen, also es gibt da durchaus ein Suchtpotenzial und einige Leute sind dafür anfällig und dann sollte man das nicht kleinreden. Aber es wird zu groß geredet. Definitiv, es wird zu groß geredet. Meiner Meinung nach, wenn man sich da die Halle angeguckt hat. USK, klar, war auch natürlich ein Thema. FSK, USK. Ach, wie schön, wie jedes Jahr. Und wie jedes Jahr spielen diese Stände keine Rolle. Machen ihre Show quasi alleine. Herrlich, wunderbar, wenn es denn was bringt, Hauptsache vertreten sein, Hauptsache versuchen, den Gamern ein bisschen schlechtes Gewissen einzureden, ja. Ich kann das sagen, hahaha, Gelächter, gibt kein schlechtes Gewissen für Spiele. So. Gut, aber wie gesagt, Nintendo hat es alleine zusammen mit Xbox Live bzw. Xbox 360 nicht mehr geschafft, genug Leute in diese Halle zu bringen, meiner Meinung nach. Ja, der Nintendo-Stand war zwar gefüllt, das war aber auch alles. Der Nintendo-Stand war brechend voll, aber es reicht nicht, um eine ganze Halle zu füllen. Und vielleicht sollten sich die Betreiber oder auch Nintendo, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, überlegen, ob die Hallenaufteilung nicht dann anders da machen sollen, damit man zumindest noch ein paar Highlights weiter hinten in der Halle hat, Vielleicht will das keiner hin, weil die Leute dann schon mit diesen USK-Computerspiele-Sucht und was weiß ich noch alles für Phrasen da bombardiert werden. Und klar, wer will denn da nebendran noch sein neuestes Spiel präsentieren? Ja. Ja, okay. Aber es gab ja auch noch die Halle mit EA und EA hat riesengroß natürlich Need for Speed gezeigt, klar. Und das, ach, jetzt fällt mir der Name, gibt's das? Der Name, das epische Spiel, da fällt mir der Name nicht ein. Ja. Das Star Wars Online MMORPG, Knights of Old Republic heißt, glaube ich, genau. Das war natürlich schön, ja. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben, ich habe das gar nicht erwähnt. Da, irgendwie ging das noch an mir vorbei. Allerdings war es trotzdem nicht das Highlight schlechthin, weil es war ja, ich glaube, das war sogar schon das dritte Mal auf der Gamescom vertreten. Auf jeden Fall war es letztes Jahr dort. Das Spiel soll ja demnächst da rauskommen auch. Ja, demnächst, ne? Aber es soll auf jeden Fall rauskommen und letztes Jahr und ich, wie gesagt, ich glaube vorletztes Jahr hat man nur Previews gesehen und selbst ablaufende Demos und so weiter. Aber es ist halt nicht mehr das Highlight, weil hallo, 3 Jahre jetzt reicht's allerdings. Entweder die bringen das Spiel bald raus oder so weg vom Fenster. Ja, ja, ich bin da etwas mit der Zeit etwas vielleicht abgestumpft. Meine Begeisterung kann sich nur einen gewissen Zeitraum hochhalten und dann habe ich einfach keine Lust mehr. Dann dauert mir das zu lange. Und das Star Wars Online MMORPG, das dauert mir einfach viel zu lange. Ja. Das hätte vor 2 Jahren soll auf den Markt kommen und schön, dann hätte man super geil gespielt. Wahnsinn, ja. Ich meine, alles sagen oder die Entwickler sagen, ja, das wird kein neues WoW sein. Das wird kein WoW sein. Das wird ganz, ganz anders sein. Ja, mies, sage ich dann nur. Schade. Warum soll es denn nicht so sein wie WoW? WoW ist erfolgreich. Eigentlich das erfolgreichste oder eigentlich könnte man sogar sagen, das einzig nennenswert erfolgreiche MMORPG, das es gibt. Ja. Alle anderen waren nur so knallhart Eintagsfliegen, wenn auch viel besser manchmal, ja. Also, wenn ich da an Rift denke, Rift ist also der Hammer, finde ich. Ja, also Rift ist wirklich Wahnsinn. Und da hat Ryan einen riesen Job abgeliefert. Aber ich muss ganz klar sagen, es hat noch nicht mal ansatzweise, ja, Bestand gehabt. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob jetzt das Spiel das jetzt noch schaffen kann. Also nach dem ersten Run auf das Spiel, der relativ klein war, ist das dann schnell abgeebbt und jetzt kann ich nur hoffen für die Spieler, die das Game gekauft haben, dass da auch noch genug Reiz besteht und noch genug neue Spieler dort reinkommen immer wieder, damit sich das Spielen auch noch lohnt. Weil eins ist das Schlimmste, was es gibt, und auch wenn das vielleicht manche Spieler anders das sehen, MMORPGs lebt von der schieren Masse an Spielern. Von der schieren Masse und auch von dem Nachschub an Spielern. Ja. Wer neu anfängt und hat keine Neulinge, mit denen er das Spiel beginnen kann, der ist verloren. Ja. Und ich weiß, es wird immer wieder gern gesagt, ja, aber lieber Klasse statt Masse, aber das geht einfach nicht beim MMORPG. Dann hat man so eine eingeschworene Elite, die spielen dann so ein bisschen, aber davon kann ja kein Unternehmen leben. Ja, da muss was gehen, da müssen neue Spieler kommen, da müssen Spielquellen aufgetan werden und so weiter und so weiter. Ja. Also gut, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr weiter drüber zu sprechen. Ja, ich habe es erwähnt eben schon am Anfang. Samstag gab es dann eben das Chaos mit der totalen Überfüllung der Hallen und die mussten dann dicht machen. Chaos kann ich mir auch vorstellen, gibt es mit dem neuen Sony Authentifizierungsformat für das PlayStation Network. Halt, haha, Sony Online Entertainment erstmal. Das PlayStation Network soll erst noch folgen. Das ist ähnlich wie das Authentifizierungssystem von Blizzard. hat man so einen kleinen Codegeber bzw. eine App, die einen Code vorgibt. Die ist nur begrenzte Zeit gültig, in dem Fall 30 Sekunden, und da muss man diesen Code eingeben. Ja, wenn nicht, dann muss man, wenn man das nicht schafft, dann muss wieder ein neuer Code erstellt werden. Das ist eine ziemlich große Sicherheit, weil dieser Code anhand von der Seriennummer mit einem Timecode, glaube ich, noch also quasi erstellt wird. Und somit ist dann eben gewährleistet, dass nur derjenige mit diesem Gerät bzw. mit der App und der eingegebenen Seriennummer sich da mit dem Spiel verbinden kann. Schön. Aber Sony muss natürlich wieder was Eigenes machen, und das Format ist nicht kompatibel zu den Systemen von Blizzard beispielsweise. Das wird nur bei anderen Spielen benutzt, das nicht nur bei Blizzard. Das ist eigentlich ein Standard, aber Sony musste ja mal wieder was Neues machen. Na, warum? Naja. Ja, ich habe eben gesagt, mit MMORPGs lässt sich halt da nicht so viel Geld verdienen. Das stimmt. Allerdings offenbar nur, wenn diese auch an ein monatliches Abo gebunden sind. Offenbar haben die Anbieter keine Probleme mit Spielen, die eben kostenlos angeboten werden. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, wie jetzt? Wie kann jemand Geld verdienen mit kostenlos? Tja, also das Spiel ist kostenlos, man kann es kostenlos downloaden, man kann kostenlos spielen, aber es gibt dann eben die Goodies, die Extras, die dafür braucht man dann Geld, ja, also Spielgeld, und das gibt es halt eben nur durch Einzahlen von realem Geld, und somit kommt dann einiges zusammen, denn mit diesen kostenlos Spielen werden Milliarden bereits verdient. Ja, ihr wird es nicht glauben, aber ich habe den Artikel verlinkt, es werden Milliarden verdient, eine Milliardenindustrie, unfassbar. Ich habe zwar gewusst, dass die sich eine goldene Nase mit solchen Spielen verdienen, aber dass es so arg ist, das habe ich auch nicht gewusst. Also Runes of Magic scheint es dann doch gut getroffen zu haben. Offenbar ist dann eben auch irgendwo so eine Dynamik drin, wegen neuen Spielern und so weiter. Klar, die Spielerzahlen sind natürlich nicht ganz so hoch, also noch nicht mal annähernd so hoch wie bei WoW. Aber immerhin kommen immer wieder neue Spieler dazu, weil eben das Ganze kostenlos ist. Da gibt es keine großen Einstiegsbarrieren für Neulinge. Ja? Und man kann vielleicht auch mal einen Bekannten dazu bringen, dass er so ein Spiel spielt, weil es kostet ja nichts. Ja? Ganz im Gegensatz zu eben den MMORPGs, wenn jetzt dieses Star Wars Spiel herauskommt. Ich kenne viele Star Wars Fans, die würden das gerne spielen, aber sobald die hören, dass sie monatlich was zahlen müssen, das ist vorbei. Ja? Monatlich zahlen für ein Spiel, ja, das ist für viele, ist das sogar schon ein Affront. Die fühlen sich da tatsächlich dann sogar, betrogen. Ja, also, ich hab letztens mit jemandem gesprochen, der hat dann gesagt, das sind ja Verbrechermethoden da, monatlich für ein Spiel Geld zu verlangen. Also so sehen das halt auch viele Leute offenbar. Mag sein, kostenlos Mentalität, was soll's, aber es ist nun mal eben so. Und deswegen haben solche Spiele schwer. Also, ich würde es im Star Wars Spiel auf jeden Fall wünschen, dass das einschlägt wie eine Granate. Star Wars hat es verdient, das Thema hat es verdient. Endlich mal kein MMORPG, das irgendwie mit mittelalterlichen Dingern daherkommt, sondern endlich mal ein Science-Fiction-MMORPG, das vielleicht eine Chance hat, größere Nutzerzahlen zu bekommen. Das Star Trek MMORPG ging ja genauso kläglich unter wie jetzt zum Beispiel dann eben sogar das Herr der Ringe Online MMORPG. Unglaublich, ja. Ist mit einem solchen Branding noch nicht mal das hat es geschafft, gegen WoW anzustinken. Was ist das Geheimnis von WoW? Wahrscheinlich, ja, der Kumpel spielt's auch. Wahrscheinlich ist das Geheimnis von Facebook und so. Also, ich habe auch schon gesagt, PC Gaming versus Konsolenspiele. Also, es war also schon ein Trend zu sehen, dass mehr Leute an Konsolenspielen interessiert waren als an PC-Spielen. Dafür. Und das muss ich ganz klar sagen, dafür waren deutlich mehr gute Sachen zu sehen im PC-Bereich, in den PC-Hallen, ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schockiert in den Konsolen. Anbietern, das war fast alles nur Fortsetzung von irgendwelchen Spielen. Da schlafen einem doch die Füße ein. Also ich meine, ich kann es ja verstehen, dass wenn einer ein Fan von jetzt na, so einer Reihe ist, dass er sich dann auf den nächsten Teil freut. Aber irgendwann lutscht sich das doch ab. Ja? Also ich verstehe das gar nicht. Ja? Ich meine, Battlefield 3, das ist sowieso schon gelästert. Das ist ja nicht die dritte Battlefield, sondern da gibt es ja Battlefield Modern Combat, Battlefield, was weiß ich noch alles. Ach, da gibt es so viele Sachen, ja, davon. Und trotzdem, ja, Battlefield ist zum Beispiel so ein Titel, wo ich auch noch interessiert bin, auch noch bei so vielen Nachfolgern wie Battlefield. Aber trotzdem, das haut mich nicht mehr um. Das haut mich nicht mehr um, ja. Das ist einfach nur, ach ja, okay, gut, guck ich mal an, vielleicht bessere Grafik, bessere Missionen, okay, gut, gut, gut. Nee, also Leute, das ist, ich finde das wirklich sehr, sehr schade. Ja. Aber jetzt habe ich natürlich gerade ein PC-Spiel genannt. Aber es ist wirklich so, dass in der PC-Halle doch ein paar neue Sachen zu sehen waren. Ja. Aber man sieht auch den Schwerpunkt in dem Bereich MMORPG, Online-Spiele im PC-Sektor. Während man eben bei den Konsolen immer noch diese klassischen Spiele da am stärksten vertreten hat. Sony Ericsson war übrigens auch da mit einem schönen Stand. Das waren auch dann so die wenigen Apps, die es zu sehen gab. Android war also auch auf der Messe vertreten. Und mit dem Xperia Play von Sony Ericsson haben natürlich da so eine, ja, sag ich mal, PSP mit Android, kann man schon sagen. Ja, ist so schöne Sache. Aber das war es dann auch schon wieder aus dem App-Bereich. Und die Konsolen haben die Leute offenbar gelockt. Jeder will eben die Fortsetzung sehen, offenbar, aber ich glaube nicht, dass man sieht es ja schon, dass eben die Verkaufszahlen auch im Konsolenbereich langsam aber sicher zurückgehen, weil eben immer weniger Leute angesprochen werden, die Hardcore-Zocker, die jetzt Resident Evil 20 oder was das ist, ja, die haben irgendwann mal auch keine Lust mehr, ja, und Neuspieler kann man damit eben nicht gewinnen. Ja. Gut, Nintendo hat es ja geschafft mit der Wii. Die neue Wii wurde übrigens nicht gezeigt. Ganz klar, Showstopper, die neue Wii wurde nicht gezeigt. Genau wie letztes Jahr auch der Nintendo 3DS nicht gezeigt wurde auf der Gamescom 2010, wird auch dieses Mal wieder nicht die neue Wii, auch nicht in einer Demo-Version gezeigt. Da kann ich jetzt sagen, schade Nintendo, dass so, ja, dann braucht man sich eben nicht zu wundern, wenn die Halle dann eben doch nicht so voll ist, weil die Titel sind zwar interessant, ja, Zelda hat jetzt 25 Jahre Jubiläum gehabt, da war auch eine schöne Wand, wo sich die Leute haben konnten Zelda dann eben Geburtstagsglückwünsche schreiben, waren ganz lustige Sachen gestanden, ja. Einer hat sein ganzes Leben Zelda gewidmet und hat geschworen, immer treu zu bleiben und so weiter, ja, also, ja. Ja. Gut, es ist auf jeden Fall eine Geschichte, aber auch hier sieht man wieder, ein Nachfolger jagt den anderen, und auch wenn die Nintendo Games alle super toll sind immer, ja, muss man sagen, dass auch hier das nervt mit den Fortsetzungen. Ja. Ein paar neue Ideen hat Nintendo natürlich wieder gehabt. Nintendo doch noch einer von den besten, was eben neue Ideen angeht. Aber das weiß man ja, braucht man glaube ich nicht zu sagen. Ja, also insgesamt war die Gamescom, da muss ich sagen, von Neuheiten und so weiter mau. Also mich hat es nicht vom Stuhl gehauen. Was mich vom Stuhl gehauen hat, war die super Präsentation, die da gemacht wurde. EA hat eine tolle Bühne gehabt, mit super Specials und tollen Videos, Moderatoren wieder, viele Ex-Giga-TV-Moderatoren waren dort, und das macht doch richtig Spaß und Laune, und alles war sehr professionell, ja. Und ja, also muss schon sagen, es hat super Spaß gemacht, und für die Leute, die aber eben jetzt Neuheiten entdecken wollten, die waren vielleicht nicht ganz so begeistert. Und wie immer bin ich nicht in den Blizzard-Stand gekommen, denn als ich 10.20 Uhr, 10.25 Uhr an dem Stand ankam, tja, da war mal wieder das berühmte Schild rausgestanden. Ja. Bitte nicht mehr anstellen, ab hier 4 Stunden Wartezeit. Okay. Gut, aber man hat ja noch genug Zeit gehabt, sich draußen dann umzuschauen, auch nämlich auf den Gängen und in den Freigeländen, denn da gab es Cosplay und ich habe da auch mal einen Artikel verlinkt. Wunderhübsche Cosplayer, Kostüme waren dort zu sehen und fantastische Dinger auch dieses Jahr wieder. Und ich muss schon sagen, langsam ist das eines der Highlights auf der Gamescom. Das faszinierende Cosplay und das macht richtig Laune. Das ist richtig cool. Tja, also meine Eindrücke gemischt von der Gamescom. Aber wer nicht dort war, noch nicht dort war, der sollte unbedingt mal nach Köln fahren. Es lohnt sich. Und ich, ja, also ich würde auf jeden Fall nächstes Jahr garantiert wieder dabei sein auf der Gamescom. Da könnt ihr sicher sein. Denn, also selbst wenn es mit solchen, ja, Neuerungen, sage ich mal, oft schwierig ist, muss ich sagen, also die Show möchte ich nicht missen. Die ist einfach genial. Und das war's für diese Ausgabe der Rios Wochensicht. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik oder einfach nur Lob, dann könnt ihr das gerne tun, gerne loswerden unter wochensicht.thenetcast.com, vorzugsweise in den Kommentaren. Dort könnt ihr euch dann Luft machen. Ja, aber bitte seid lieb. Ja. Und ihr könnt mich auch über Twitter erreichen, @Rio, über Facebook, dann könnt ihr die Rios Page aufrufen. Und ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, rio@thenetcast.com, immer die Mehrzahl beachten, thenetcast.com. Dann bleibt nichts mehr anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und haltet auch schon auf die Katzen. Denn tschüss!